deines Teufel du herein. O, welche Marte, welche Bein! Verloren ist dein Leben. Der Tod macht mich nicht beben. Meine Wunde tut mich. Sie stirbt vor Krank und sich für mich. Die Sklaven legen die Fesseln an. Mein Hass soll ich erkennen. Verschone mich!